Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Now let's finish the first verse and then go to see how we test the spirits. Lass uns nun den ersten Vers beenden und dann sehen, wie wir die Geister prüfen. Here John says that many false prophets have mingled into the world. Johannes sagt, dass sich viele falsche Propheten in die Welt gemischt haben. Obviously, they must have had something that was attractive and looked like real. Offensichtlich müssen sie etwas an sich gehabt haben, das anziehend war und echt aussah. Otherwise, the Christians would not have even believed that at all. Sonst hätten die Christen ihnen überhaupt nicht geglaubt. We have to be really careful. Wir müssen wirklich darauf achten, not to judge people in the way that Jesus told us not to judge. Menschen nicht so zu beurteilen, wie Jesus es uns untersagt. For me, it's very clear. Jesus said, "Don't judge, so that you won't be judged." Für mich ist das ganz klar. Jesus sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. And the context for me is a pretty clear one. Und der Kontext ist für mich ziemlich eindeutig. Like you don't point out the errors in the life of your brother and sister when you yourself still have errors. Zeige nicht auf die Fehler im Leben deines Bruders und deiner Schwester, wenn du selbst noch Fehler hast. Because you're gonna be judged the way you're judged. Denn du wirst so beurteilt, wie du urteilst. But there is a healthy judging that we have to do. Paul teaches this to the Corinthians. Aber es gibt eine gesunde Art des Urteilens, die wir vornehmen müssen. Paulus lehrt dies den Korinthern. And here John is teaching the same thing. Und Johannes lehrt hier dasselbe. If I have to test the spirit, that means to examine and make a judgment. Wenn ich den Geist prüfen muss, bedeutet das, dass ich etwas untersuche und ein Urteil fälle. I don't believe that false prophets, that really means that they just prophesied something falsely. Ich glaube nicht, dass falsche Propheten bedeutet, dass sie einfach etwas Falsches prophezeit haben. There are people who are genuine, honest, sincere Christians and they prophesied in these things were just from their heart and not from God. Es gibt Menschen, die echte, ehrliche und aufrichtige Christen sind und sie prophezeien Dinge, die einfach aus ihrem Herzen kommen und nicht von Gott. That's not a false prophet. Das sind keine falschen Propheten. False prophet is somebody who is somebody that looks good but really is something different. Ein falscher Prophet ist jemand, der gut erscheint, aber in Wirklichkeit etwas anderes ist. Jesus said they are like wolves in sheep clothing. Jesus sagt, sie sind wie Wölfe im Schafspelz. So that means they look genuine, but behind that they're not genuine. Das heißt, sie schauen echt aus, aber dahinter sind sie nicht echt. And of course, this is going to only increase. Dies wird natürlich noch zunehmen. Now look verse 2, how John tells us how we can test these. Sieh dir nun Vers 2 an, wo Johannes uns sagt, wie wir dies prüfen können. Here's the test for those with the genuine spirit of God. Hier ist das Kriterium für diejenigen, die den echten Geist Gottes haben. They will confess Jesus as the Christ who has come in the flesh. Sie bekennen Jesus als den Christus, der im Fleisch gekommen ist. Now remember, these are not the ones who simply confess that Jesus one day was living on the earth. Erinnere dich, hierbei handelt es sich nicht um diejenigen, die einfach nur bekennen, dass Jesus einmal auf der Erde gelebt hat. No, no, no. Jesus as Christ, that means the Messiah. Nein, nein, nein, nein. Jesus als den Christus. Das heißt, als den Messias. So it's a very good way to judge the spirit, if it's right or wrong, that people genuinely believe that Jesus is God, and as God, he turned man and came to redeem the world. Es ist also eine sehr gute Möglichkeit zu beurteilen, ob der Geist richtig oder falsch ist, indem man prüft, ob die Menschen wirklich glauben, dass Jesus Gott ist und als Gott Mensch wurde und kam, um die Welt zu retten. Once people pass this test, they might do things wrong, but they are still genuine. Wenn Menschen diese Prüfung bestehen, mögen sie zwar Fehler begehen, aber sie sind dennoch echte Christen. So here the Apostle John is not talking about people who are Christians and prophesy falsely. Der Apostel Johannes spricht hier also nicht von Menschen, die Christen sind und etwas Falsches prophezeien. He's not even talking about Christians who don't live their lives right. Er spricht nicht einmal von Christen, die ihr Leben nicht richtig leben. He's talking people that appear to be genuine, but in reality they deny Jesus Christ. Er spricht von Menschen, die echt zu sein scheinen, aber in Wirklichkeit Jesus Christus verleugnen. There are religious groups today that are considered as a Christian church in many countries of the world. Es gibt heute religiöse Gruppen, die in vielen Ländern der Welt als christliche Gemeinden, Kirchen gelten. But for me the test is always. Aber für mich lautet die Frage immer: Do these people believe that Jesus is God from the beginning? Glauben diese Menschen, dass Jesus von Anfang an Gott ist? And that Jesus truly came into this world to save humanity, and he's the only way. Dass Jesus wirklich in diese Welt gekommen ist, um die Menschheit zu retten, und dass er der einzige Weg ist? That's the test. Das ist die Frage. For instance. Zum Beispiel. Is the Catholic Church true or false? Ist die katholische Kirche echt oder falsch? And I'm not saying are the true genuine Christians within the Catholic Church or not. That's not what I'm saying. Und ich frage nicht, ob es in der katholischen Kirche wahre aufrichtige Christen gibt oder nicht. Das meine ich nicht. I'm talking about the institution. Ich spreche von der Institution. Do they teach that you have to be part of the church to be saved? Lehrt sie, dass man Teil der Kirche sein muss, um gerettet zu werden? Well, that's to my knowledge part of the teaching. Nun, meines Wissens ist das Teil ihrer Lehre. Anybody who adds anything to be saved to Jesus Christ is false. Jeder, der etwas zu Jesus Christus hinzufügt, um gerettet zu werden, ist falsch. Remember, John says that this is the test, that they are genuine. Denke daran, Johannes sagt, dass dies der Test dafür ist, ob sie echt sind. That they confess that Jesus is the Christ, the Messiah, the only way to God, and he's come into the flesh. Sie bekennen, dass Jesus der Christus, der Messias, der einzige Weg zu Gott ist und dass er im Fleisch gekommen ist. So anybody who preaches Jesus plus the law is false. So ist jeder, der Jesus plus das Gesetz predigt, falsch. Anybody who preaches Jesus and you have to be part of a church is false. Wer Jesus predigt und sagt, dass man Teil einer Gemeinde sein muss, ist falsch. Anybody who preaches Jesus and you have to add anything, no matter what it is, to be saved, is false. Wer Jesus predigt und sagt, dass man etwas hinzufügen muss, egal was, um gerettet zu werden, ist falsch. I wonder. Ich frage mich. How many of the evangelical churches fall into the category of being false according to this test? Wie viele der evangelikalen Gemeinden nach diesem Test in die Kategorie falsch fallen? Remember, I'm not making a judgment, I'm just asking a question. Denke daran, ich fälle kein Urteil, ich stelle nur eine Frage. How many evangelical churches teach? Wie viele evangelikale Gemeinden lehren? That you need Jesus, but you have to stop sinning, otherwise you lose your salvation again. Dass man Jesus braucht, aber mit dem Sündigen aufhören muss, sonst verliert man seine Errettung wieder. You see, that is not Jesus Christ who's come in the flesh, period. Das ist nicht Jesus Christus, der im Fleisch gekommen ist. Punkt. That's Jesus Christ who's come in the flesh and you have to add some work in order to experience redemption or salvation. Das ist Jesus Christus, der im Fleisch gekommen ist und man muss etwas dafür tun, um Erlösung oder Errettung zu erlangen. John calls that false. Johannes nennt das falsch. He calls it the false spirit. Er nennt es den falschen Geist. And he says that this is something we need to reject. Und sagt, dass wir dies ablehnen müssen. So you need to make up your own mind. Du musst dir eine eigene Meinung bilden. But I'm always aware if anything is added to Jesus Christ. Aber ich für meinen Teil bin mir immer bewusst, dass Jesus Christus in solchen Fällen etwas hinzugefügt wurde. Jesus is enough. Denn Jesus ist genug. I will see you tomorrow. Bis morgen.